Ich trug immer noch die Turnhose und ein ärmelloses Shirt. Ich ließ das Shirt auf den Boden fallen, kickte die Sandalen in die Ecke und eilte nach oben. Dort zog ich mir Jeans und ein Sweatshirt an und setzte mir meine Red Sox-Kappe auf. In einem Wandschrank im Erdgeschoss fand ich ein paar Gummistiefel. Sie waren von Greg und viel zu groß für mich, also ging ich wieder nach oben und zog drei Paar Socken übereinander an. Als ich endlich mit allem fertig war, rann mir trotz Klimaanlage der Schweiß herab. Draußen in der Augusthitze wird es noch schlimmer werden. Andy Pelly sagte, sie hätten die Schlangen bis an die Nordspitze der Insel getrieben, wo sie entweder verbrannt oder ertrunken seien. Ein paar, so sein Verdacht, dürften ihnen auch durch die Lappen gegangen sein. Ich konnte nicht abschätzen, ob die Jays in der Lage waren, die Überlebenden herbeizurufen, oder ob es 40 Jahre nach dem Massaker überhaupt noch Schlangen gab. So oder so, ich war vorbereitet. Eines wusste ich nämlich genau: Florida ist Reptilienland. Unter der Küchenspüle fand ich sogar noch ein paar Gummihandschuhe. Ich streifte sie über, setzte mein kinderfreundlichstes Gesicht auf und ging in die Garage. Hätte mich jemand jetzt gehört, wie ich mit dem leeren Kinderwagen sprach, hätte er mich leicht für die verrückte Ellie Bell halten können. Aber es gab nur mich. Und die Jungs natürlich. »Wie wär's, wenn ihr heute mal zu Fuß geht?« rief ich wie bei einem Pitch, um das Konzept zu verkaufen, wie wir Werbefritzen damals sagten. »Ihr seid doch schon groß und könnt das allein.« »Nein, fahr uns, fahr uns.« »Benehmt ihr euch, wenn wir zum Strand fahren?« »Ja, fahr uns, fahr uns.« Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter, weil sie dann noch riefen, »Strand fahren, Daddy!« »Also gut«, sagte ich und dachte, nur ein einziger Junge hatte je das Recht, mich so zu nennen, ihr kleinen Scheißer. »Dann wollen wir mal.« Und so rollte ich sie hinaus auf den Hof in die pralle Augustsonne, quietsch und quietsch und quietsch. Unter dem dicken Sweatshirt schwitzte ich schon jetzt wie ein Schwein und spürte, wie mir der Schweiß bis unter den Hosenbund lief. Ich schob den Zwillingsbuggy rumpelnd über den Plankenweg. Bis hier ging alles noch einfach. Später am Strand sähe das anders aus, da sank man leicht ein. Halbwegs komfortabel ging es wohl nur hart an der Flutmarke voran, wo der Sand feucht und fest war. Aber was wusste ich schon, es konnte auch anders sein. Mittlerweile waren wir am Aussichtspavillon angekommen und ich nahm bei der Gelegenheit den Schlangenstock mit, den ich quer auf den Handgriffen ablegte. »Na, macht's Spaß?« »Ja, ja.« »Wollt ihr vielleicht jetzt ein bisschen laufen?« »Bitte nicht.« »Fahr uns, fahr uns!« »Okay, aber haltet euch gut fest, jetzt geht's abwärts!« Ich buxierte den Kinderwagen über die ausgetretene Stufe hinab auf den Streifen aus vertrockneten Algen und Seegras und hatte kurz darauf Sand unter den Rädern. Zum Glück war es dort leicht abschüssig, so dass ich schon beim ersten Anlauf bis zum Wasser kam. Lustig klimperten die Schnallen an meinen Gummistiefeln. »Juhu«, sagte ich, während mir der Schweiß nur so übers Gesicht lief. Mein Mund dagegen war völlig ausgedörrt. »Na, macht's Spaß?« »Ja, fahr uns!« Allmählich war ich in der Lage, die beiden Jungs auseinanderzuhalten. Joe war der Laute, während Jake inzwischen eher still war, was mir gar nicht gefiel. »Jake, macht's Spaß, großer Junge?« »Ja.« Der leise Zweifel gefiel mir auch nicht. Überhaupt gefiel mir so einiges nicht. Sie wurden immer eigenständiger, sie wurden stärker, präsenter. Das lag teilweise an dem Kinderwagen, zum Teil aber auch an mir. Ich hatte mich ihnen gegenüber geöffnet, es ging ja nicht anders. Ich hatte keine Wahl. Am Wasser angekommen, wandte ich mich nach rechts und schob den Wagen wacker in Richtung Norden. Kleine Vögel, irgendwelche Piepmätze, liefen vor mir auf dem nassen Sand und flatterten davon. Die Gummistiefel platschten klimpernd durchs flache Wasser und die Räder des Kinderwagens erzeugten kleine Regenbogen, immer wenn eine Welle abfloss. Der Sand war fest, trotzdem musste man erheblich mehr Kraft aufwenden als auf dem Plankenweg. Schon bald fing ich an, leicht zu röcheln, dabei war ich für mein Alter recht gut in Schuss. Ich trank Alkohol nur in Maßen und hatte nie geraucht. Aber ich war nun einmal in den 70ern.